Im Prinzip, ich glaube auch im Koalitionsvertrag steht gefühlte 800 Mal wir wollen und gefühlte 2 Mal wir werden. Das heißt, es ist alles nur bla. Irgendwie, da sind keine Inhalte und an der Lebenswirklichkeit der Menschen geht es auch vorbei. Wir steuern nach wie vor auf wirklich von Hand gemachte Altersarmut zu durch die prekären Beschäftigungsverhältnisse, durch die Lohnentwicklung, die seit Jahren, im Prinzip schon seit über einem Jahrzehnt, desaströs ist. Die Pflege, die Situation in der Pflege, es wird von 50.000 Stellen gesprochen, die nötig sind. Andere sprechen von 100.000 Stellen. Geplant sind, glaube ich, 8.000 neue Stellen zu schaffen oder so. Super. Jetzt könnte man auch argumentieren, na ja, so von heute auf morgen geht das auch nicht. Aber da denke ich mir dann auch, natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Aber ich meine, ihr habt auch schon 12 Jahre Zeit gehabt, ihr Pfeifenköppe, euch vielleicht mit dieser Situation mal zu beschäftigen, euch mal mit der Pflege zu beschäftigen, mit dem sozialen Bereich zu beschäftigen, euch mit der Privatisierung von Krankenhäusern, Autobahnen, der Bahn, der Telekommunikation und so weiter zu beschäftigen, euch mit Steueroasen zu beschäftigen, mit Armut zu beschäftigen. Mit all diesen Dingen hättet ihr euch beschäftigen können, aber ihr macht es doch nicht, ihr Drecksäcke. Das ist doch einfach der Punkt. Das ist der Punkt, ja. Und eigentlich wäre das jetzt für mich auch das Schlussstatement, was du gerade gesagt hast. Das ist genau der Punkt. Ja, ich glaube, mehr. Also wenn ich noch mehr sage, dann muss ich wieder irgendwas rauspiepen oder so.